Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts. Episode 218 ist heute angesagt. Das Feuer greift um sich. Es war also wie verhext, ja. Was passiert ist bei Amazon, ja. Unglaublich. Letzte Woche habe ich es noch gesagt, dass es passieren könnte. Ja, dass, nach dem Vorstellen von dem Fire TV in Deutschland, ja, dass es da vielleicht sogar irgendwo denkbar wäre, dass das Fire Phone mal kommt, ja. Ja, war eigentlich trotzdem noch mehr als Scherz gedacht, ja, und dann kam da die Meldung, das wird das Thema heute sein, ja. News gibt's natürlich dann auch noch einige, und auch die Community hat wieder was geschrieben und eine besondere App der Woche, diesmal ein Spiel wieder, aber trotzdem interessant. Gut, also Android Fire Phone in Deutschland. Man kann es fast nicht glauben. Wie gesagt, in der letzten Sendung habe ich es erwähnt und war mehr scherzhaft gemeint. Und dann nächsten Tag lese ich, ja, dienstags lese ich dann, Fire Phone kommt nach Deutschland. Und das hat mir fast die Schuhe ausgezogen, ja. Es ist vorbestellbar. Kostet 1 Euro. Natürlich mit Vertrag, ist ja klar. Ja. Da drin enthalten ist auch ein ganzes Jahr Amazon Prime. Ja, im Wert von 49 Euro. Das heißt, da kann man auch dieses Amazon Instant Video benutzen über die PlayStation oder ähnliche Geräte. Und dann eben natürlich auch über das Telefon. Und das war schon ziemlich verwunderlich. Also es scheint sich wirklich was zu tun bei Amazon. Ist das Amazons neue Produktpolitik für Deutschland, dass endlich mal etwas zeitnäher die Produkte kommen? Also Fire TV, das hat mich ja sehr verwundert, ging ja relativ schnell. Und auch jetzt mit dem Fire Phone, das ging relativ zügig, also zügiger, als man es überhaupt vermuten konnte. Die Experten hatten ja alle gesagt, inklusive mir, dass es eben in Deutschland wahrscheinlich gar nicht auf den Markt kommt. Und jetzt heißt es, dass es eben demnächst rauskommt. Übrigens exklusiv bei der Deutschen Telekom. Das ist nicht verwunderlich, das hatten wir beim Kindle auch schon mal, ja. Denn hier werden offenbar spezielle Verträge mit den Providern getroffen, was die Datenübertragung angeht. Und ja, da wird im Hintergrund natürlich viel getuschelt und ja, probiert, so dass es dann eben auch richtig schön funktioniert, im Sinne für natürlich für die Konzerne. Das bedeutet natürlich auch, dass es das Fire Phone so erstmal nicht ohne Vertrag gibt. Ja, und das ist, wie gesagt, bei der Verkaufsstrategie auch nicht verwunderlich. Technische Seite her hört sich ganz gut an, bis zu einer Kleinigkeit. Da komme ich dann am Schluss drauf. Ein 2,2 GHz Quad-Core-Prozessor mit 2 GB RAM. Das ist okay für heutige Verhältnisse. 4,7 Zoll mutet für die heutige Zeit etwas klein an. Ja, das darf man jetzt wirklich offiziell sagen, nachdem auch die letzte Bastion der kleinen Telefone oder der kleinen Bildschirmen gefallen ist. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Stereo-Lautsprecher sind integriert und was immer das auch bedeutet bei einem Handy Dolby Digital Plus Audio. Ja. Natürlich, klar, die ganzen Extras von Amazon. Ich sag, das ist Bloatware, aber wer eben ein Fire Phone kauft, dem muss klar sein, das ist ein Amazon Gerät. Und da steht Amazon im Mittelpunkt und wer mit Amazon nichts zu tun hat, ja, ne? 13 Megapixel Kamera ist okay, ist sogar sehr gut, ist in Ordnung, und damit ist es eigentlich ganz ordentlich ausgestattet. Man braucht ja nicht die Befürchtung zu haben, dass es bereits nach einem Jahr schon veraltet ist oder sowas. Man kann damit wohl auch noch über die Runden kommen. Die Firefly-Technologie, die hier so beworben wird, ist interessant. genau wie diese dynamische Perspektive. Das heißt, man steuert das Telefon auch mit zum Beispiel Kippen, ja, oder Scrollen geht automatisch und so weiter und so weiter. Deswegen sind an dem Gerät auch viele Kameras front-facing angebracht, ich glaube 4 Stück und Sensoren, damit eben genau erfasst werden kann, wo der Benutzer ist, wo das Gesicht ist und so weiter. Und auch Bewegungen werden dann registriert und entsprechend dann umgesetzt auf die entsprechende Funktion. Ja. Zum Beispiel kann man auch auf Google Maps dann in dieser 3D-Anstellung auch durch Neigen des Telefons, also quasi eine quasi das Bild auch kippen, so dass schon so eine Art Pseudo-3D-Darstellung stattfindet. Sehr schön. Aber es darf einem nicht drüber hinwegtäuschen, dass das natürlich Spielereien sind, die auch auf Kosten dann von den Leistungsdaten gehen. Die Apps bei Amazon, das ist immer so eine Sache. Also ich merke das immer wieder, dass die Geräte dadurch wesentlich langsamer werden. Vor allem ein Kandidat ist da der Kindle Reader, ja, der auch praktisch nach dem Start irgendwas im Speicher rumpfuscht, sodass auch nach Beenden dieses Readers das Gerät kaum noch zu benutzen ist. Bei einigen habe ich das jetzt festgestellt. Bei Geräten, die etwas mehr Power haben, fällt das nicht so ins Gewicht. Aber das saugt dann natürlich auch schon wieder Akku, ja, und verbraucht Rechenleistung. Ich weiß nicht, wie die Apps hier natürlich auf dem Fire Phone arbeiten. Vielleicht sind die da natürlich besser integriert. Das kann durchaus sein. Ja. Schön ist zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie eine eigene Kamerataste. Ja. Übrigens kostenlos unbegrenzter Speicherplatz in der Cloud für alle Fotos. In voller Auflösung. Und da muss ich sagen, hallo Google, bitte nachziehen. Bitte nachziehen, denn ich denke mal, dass es durchaus eine schöne Sache wäre, wenn man auch hier wiederum in voller Auflösung die Bilder speichern kann, ohne sich um den Platz Gedanken zu machen. Klar ist natürlich, dass Google ja auch ein bisschen Geld verdienen will hier mit diesem Cloud-Speicher. Deswegen kann man das ruhig auf Fotos bei Google Plus Fotos jetzt zum Beispiel beschränken, ja, dort wo eben das Gerät die Fotos automatisch hochlädt. Aber da muss Google meiner Meinung nach nachziehen, denn das ist auf jeden Fall für Leute, die sich hier keine großen Gedanken mehr drum machen möchten, ja, um Speicherplatzkosten, Backups und so weiter, das ist natürlich ideal. Ja. Ob man das natürlich machen soll, ist wieder eine andere Sache. Aber wenn man sich entscheidet, okay, ich mach das ist in Ordnung so, dann habe ich meine Bilder sicher, dann ist das aber auch die beste Lösung. Ja. Nun, eine Serienbildaufnahme gibt's dann drin. Gut, okay, das ist natürlich etwas, was eigentlich von der App-Software abhängt. Das ist nichts mehr Neues. Es sei dazu angemerkt, da kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Das ist kein echtes Android-Handy. Das gleich vorweg zu sagen. Wer ein Android-Handy will, ist beim Fire Phone falsch. Und das sage ich deswegen so deutlich, ja, weil hier, wie ich schon gesagt habe, das Amazon-Reich, sage ich mal, ja, hier im Mittelpunkt steht, ja, mit dem Konsumieren von Sachen, von Inhalten, Videos, Audio und so weiter und so weiter. Wo auch die eben dann die Amazon Cloud im Mittelpunkt steht und, aber eben nicht Android. Und das heißt auch, dass hier natürlich das Fire OS eingesetzt wird, das zwar auf Android basiert, aber auch keinen Zugang hat zum Play Store beispielsweise, sondern eben nur auf den Amazon App Store. Das muss einem bewusst sein, so schön sich das anhört, so guter Preis ist, die Leistungsdaten, die kann man durchaus sagen, die einzelnen Innovationen, die das Bedienen des Handys also ganz anders machen, wie man das so gewohnt ist, ja. Das muss einem dann klar sein, dass eben da die Grenze ist, wo man sagt, okay, hier, das ist kein normales Android-Handy mehr. Ja, 32 GB Speicherplatz, es gibt auch eine Version mit 64 GB, ist auch schon für sich sprechend übrigens, ja. Die Standby-Zeit bzw. Nutzungszeit dürfte dann so also bei ja knapp einem Tag liegen, ja. Also Sprechzeit waren bis zu 17 Stunden, Standby-Zeit 285 Stunden, Videowiedergabe bis 11 Stunden. Das bedeutet bei Audio-Wiedergabe bis 65 Stunden. Das heißt, bei normaler Benutzung dürfte man einen Tag rumbekommen, so wie es eben üblich ist. 2400 mAh Akku lässt einem das auch vermuten, ja. Ja, das Display ist wie gesagt, ein 4,7 Zoll Display mit einer Auflösung 1280x720. Ich denke auch, das ist für die Kundschaft, die da angesprochen wird, durchaus okay. 315 Pixel pro Inch, kein Thema, denke ich mal, ja. Tja, bleibt dann eben das große Plus, Cloud-Speicher unbegrenzt für Fotos. Das ist wirklich ein Wort. Ansonsten ist es normal ausgestattet, also es gibt sonst nichts großartig mehr dabei dazu, außer eben ein Headset und das Ladegerät. Ja, wie gesagt, empfehlen kann ich für Leute, die sagen, ja, ich bin hier bei Amazon, ja, ich kaufe meine Musik bei Amazon, ich kaufe meine Filme bei Amazon, ja, ich habe Amazon Instant Prime sowieso gern, ne, kriege ich dann noch ein Jahr kostenlos. Und was Android? Was ist denn das? Hauptsache das Telefon funktioniert, ja. Gut, dann kaufen. Ja, dann ist das genau das Konsumentenhandy, Consumer-Handy, das der Markt gebraucht hat, meiner Meinung nach. 1 € mit Vertrag, neues Handy, tolle technische Daten für den Preis. Und damit ist alles okay. Experten und Android-Fans, Finger weg. Ja, weil da eben das Problem ist, dass das kein Android-Handy im Prinzip ist. Es ist zwar eins, basierend auf Android, wie gesagt, FireOS 3.6 kommt ja da zum Einsatz, aber eben Vorsicht, da wird man als technikversierter Nutzer wohl nicht ganz so zufrieden sein, denn die Möglichkeiten sind halt doch stark beschränkt auf des Amazon Universum, sage ich mal. Ja. Gut, damit muss ich ganz einfach sagen, hat Amazon den Vogel abgeschossen. Ja. Das wird sicherlich bei uns auch einigermaßen verkauft werden. Da bin ich guter Dinge. Ja. In den USA haben sich die Journalisten sehr stark gewundert. Die hätten nicht gedacht, dass die Verkaufszahlen so hoch sind vom Fire Phone. Ja. Ist eingeschlagen, genau wie mit dem Fire TV. Auch da haben alle gesagt, ja, aber das ist was ist denn das schon? Das ist für Amazon halt Amazon-Produkte. Aber offenbar ist das eben, ja, Amazon ist eine richtige Macht. Ja. Alle sprechen zwar von Google, aber wenn es ums Konsumieren geht, was spielt denn da Google für eine Rolle? Genau das ist das Problem. Die wenigen Leute, muss man sagen, die zum Beispiel Play Movies nutzen, ja, oder Play Books, die sind auch nicht nur annähernd an der Anzahl, wie zum Beispiel Leute, die den Kindle benutzen, die Kindle Apps oder eben den Videoservice von Amazon, ja. Netflix wird es auch noch in Deutschland spüren, ja. Obwohl so viele warten auf Netflix, wenn man da mal guckt, wer wartet denn, sind das eben, ich habe in der Rios Wochenzeit schon mal drüber gesprochen, sind das eben auch wieder die technikversierten Leute, die oder eben die Leute, die auch, sagen wir mal, auf Originalversionen Wert legen, ob das von Netflix angeboten wird, das werden wir erstmal sehen. Ja. Die Preise können sich jedenfalls überhaupt nicht mit denen von Amazon messen. Die Filmauswahl, da wird man mal sehen, wie das aussieht. Bin ich guter Dinge, dass es mehr wird, aber was man zum Beispiel bei Amazon Prime für 49 € im Jahr bekommt, ja, Netflix wird über 100 € pro Jahr kosten, Und da muss halt auch schon einiges an Mehrwert geboten werden gegenüber Amazon Prime. Und genau da sieht man das Problem. Ja, in den USA hat Netflix natürlich einen riesen Vorsprung gehabt. Da ist es ganz klar vorne. Ja, aber bei den anderen Sachen wie eben zum Beispiel jetzt bei den Set-Top-Boxen, guckt euch mal an, das ist ja schon fast ein Drama. Google hat so viel tolle Sachen gemacht mit dem Chromecast, ja, hat so einen großen Vorsprung zeitlich gehabt. Dann kommt das Fire TV und räumt es auf. Boop, boom. So ist die Marktmacht von Amazon und nicht nur in den USA, auch bei uns. Wenn man bei uns sagt, ja, Filme von Google, dann sagen die, was? Ja, wenn man sagt, Filme von Amazon, dann klickt's gleich. Ja. Mag zwar sein, dass da bei uns noch nicht jeder an den Streaming-Service denkt, aber na, ihr wisst, was ich meine. Das Produkt, die Produkte werden Amazon zugeordnet. Google ist die Krake. Und da hat Google auch schwer mit zu kämpfen. Ich will nämlich nicht sagen, dass der Play Movie Service irgendwie schlecht wäre oder so. Gut, es fehlt auf jeden Fall eine Flatrate, diesen Pauschalpreis. Da muss Google auch mal was machen. 10 € im Monat, ja, und dann kann man sich alles angucken, kostenlos. Fertig. Ja. Das ist ja eben nicht kostenlos. Sowas wäre interessant. Sowas macht eben auch Amazon eingeschränkt und Netflix bietet es ja dann auch so an. Aber das ist natürlich ein Riesen. Problem für die Konkurrenz. Und hier könnte es jetzt genauso passieren mit diesem Fire Phone. Wenn das vernünftig vermarktet wird, dann ist das eben das Handy, mit dem die Leute was schauen können. Übrigens, interessant ist, dass jetzt in Deutschland auch für normale Android-Geräte ein Amazon Instant Video Player erschienen ist. Damit weicht auch Amazon Deutschland wieder von einer weiteren Doktrin ab, die nämlich, und das wurde schon offiziell so gesagt, das hat mich sehr erzürnt, da war ich sehr sauer auf Amazon deswegen, dass sie Android direkt nicht unterstützen, weil Android ist nicht sicher genug und es wäre ein Hort für Raubkopierer. Und deswegen werden die da kein Streaming-Video oder ähnliches anbieten. Und das hat mich schon sehr, sehr gefuchst. Aber diese Doktrin ist offenbar jetzt auch durchbrochen, denn es geht jetzt. Wer also jetzt Amazon Prime-Kunde ist, der kann sich mit diesem Instant-Video-Player, oder eigentlich auch, wenn man kein Prime-Kunde ist, wer Instant-Videos gekauft hat, ja, der kann sich mit dem Player auf dem Android-Gerät, auf seinem normalen Android-Gerät eben das anschauen. Die Installation ist etwas blöde. Man muss den Amazon Instant Video Player installieren und dann noch diese Amazon Kauf-App. Die muss auch gleichzeitig installiert werden. Also zwei Apps braucht man dazu. Und dann kann man eben das machen. Immerhin, das ist ein Riesenfortschritt. Und irgendwas scheint da eben im Busch zu sein bei Amazon und mich freut es sehr. Ja, gleichzeitig bringt Amazon seine Produkte in Deutschland auf den Markt und auf der anderen Seite scheint hier der Widerstand gegen die normalen Android-Geräten auch hier jetzt aufzuweichen, was ich besonders gut finde. Jetzt fehlt bloß noch, dass man eben Musik komfortabel downloaden kann unter Linux, ja. Und dann wären wir da schon einen ganzen Schritt weiter. Gut, damit lasse ich es jetzt mal bewenden mit dem Amazon-Thema hier. Aber ich kann euch versichern, das wird in den nächsten Wochen sicherlich noch einiges bringen, wenn dann das Fire TV letztendlich ausgeliefert wird und die erste Fire Phones. Ich werde probieren, so schnell wie möglich an ein solches Gerät mal die Finger zu legen. Ja, kaufen habe ich definitiv nicht vor, ja, aus den genannten Gründen. Aber ich bin doch mal sehr gespannt, wie das dann in der Praxis hier ist mit dieser dynamischen Bedienung und dem und diesem Fire OS 3.6. Ja, zu den News. Sony bringt die Version 4.4.4 für 4.4.4 für Xperia Z und andere Xperia Modelle in dem Bereich. Das ist auch sehr schön. Auch Samsung Galaxy S5 hat bereits das 4.4.4 bekommen, allerdings von Verizon in den USA. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier auch schon ausgeliefert wird. Auf jeden Fall scheint es momentan gerade anzufangen in einem Riesenschwall und ihr könnt also öfters mal checken, euer Gerät, ob da nicht vielleicht das 4.4.4 bereits schon drauf ist. Es ist hauptsächlich natürlich Bugfixes, wie die Versionsnummer schon vermuten lässt. Xperia Z, ZL, ZR und Tablet Z-User können sich also freuen. Die werden das in den nächsten Tagen, Wochen bekommen. Und damit zeigt Sony, dass sie ihre Geräte, auch wenn die schon jetzt wieder das Original Xperia Z ist ja auch schon ein klein wenig älter jetzt schon wieder, ja, wenn man das so sagen darf, Entschuldigung, ne? Aber dass die eben nicht im Regen stehen gelassen werden, wie bei vielen anderen Firmen, die schon gleich nachdem das nächste Modell erschienen ist, hier wieder ja, dann allein gelassen werden, ja, während bei Xperia schon das Z3 jetzt vorgestellt wurde und trotzdem noch das Update kommt. Sehr schön, gefällt mir und damit kann man sagen, Update-Politik von Sony, wie in den letzten Jahren, sicherlich nicht perfekt, aber auch nicht so wirklich schlecht. Ja, das Release-Datum vom Nexus 9. Das ist eine kuriose Geschichte. Und zwar kann man abschätzen, wann das Nexus 9 herauskommt, denn es gilt so gut wie sicher, dass es jetzt im Oktober vorgestellt wird. Wie ist es herausgekommen? In einem Gerichtsverfahren gegen Samsung und Qualcomm musste Nvidia aussagen und wurde dazu gezwungen, ja, Details über das HTC Nexus 9, ja, herauszugeben, das auf dem Tegra K1 Prozessor eben basiert. Und da wurde dann eben klipp und klar gesagt, dass es erwartet wird im dritten Quartal 2014. Ja, und das dritte Quartal endet eben im Oktober. Und deswegen darf man da also drauf warten. Ja. Ist sehr interessant, hier, dass hier solche Geheimnisse rausgeplaudert werden müssen, angeordnet. Was hätte da wohl so die ein oder andere Firma gemacht, ja, wenn sie angewiesen worden wäre, hier dass ein Zulieferer das Veröffentlichungsdatum verraten muss. Unglaublich hier. Ja. Aber wir freuen uns natürlich, jetzt wissen wir, Nexus 9, ja, so lang dauert's nicht mehr. Und von HTC, mal sehen, wie das wird. Ich bin schon tierisch gespannt darauf, was das für ein super Gerätchen sein wird. Ja, Samsung Note Edge. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, da gab es so viele gezeichnete Bilder davon. Ich glaube, ich habe noch von keinem Handy so viele gezeichnete Bilder gesehen wie von dem Note Edge damals, als die Gerüchte anfingen. Was ist Note Edge? Note Edge hat eine abgerundete Display-Seite. Ja, das heißt, man kann seitlich Sachen da drauf sehen, positionieren, bedienen auch, weil das ist auch, ein Touchscreen ist nicht nur irgendwie ein Zusatzdisplay, sondern der ganze Touchscreen ist an der Seite runtergebogen, an einer Seite. Ja. Nun kann man sich drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ein paar interessante Sachen würden mir schon einfallen, ja, zum Beispiel so News-Ticker, die da drüber laufen, ja, im Bild, die eingeblendet ist, zum Beispiel jetzt die Icons zur Benutzung, stattdessen ist unten eben mehr Platz, auch das ist ja okay. Ja, also man hat hier quasi ein bisschen Display zusätzlich an der Seite gewonnen, wo eben die Icons hinkommen können, was normalerweise unten dann ist und dann ein Teil vom Bild verbraucht sozusagen. Ja. Und wer weiß, was da noch alles möglich wäre an vernünftigen Anwendungen dafür. Ja. Nur ein Problem gibt es da. Das Ding wird in Deutschland erhältlich sein, oder ist jetzt erhältlich bereits schon als Vorbestellung. Und der Preis, tja, wie so oft, ist wohl hier das kleine Problem. 999 Euro. Und als Innovation ist es dann eben, ja, hat an einer Ecke ein abgerundetes Display. Also, das will ich nicht abwerten. Wie gesagt, ich finde es eine gute Idee und das ist, ich bin überzeugt davon, dass es wirklich nützliche Anwendungen dafür geben wird. Aber nicht mehr zu dem Preis. Also zu dem Preis, muss ich sagen, ist es dann hoppla, nö, nix, das Telefon. Ja, das wird teurer sein als das Note 4. Und das kann nun wirklich nicht sein. Ja. Gut. 64 GB das Modell, vielleicht gibt es ja auch noch ein günstigeres Modell, dennoch von den Preisen her, von den Preisen her darf man ziemlich enttäuscht sein, finde ich. Und ja, müssen wir abwarten. Es wäre sowieso ein Nischengerät gewesen, denke ich mal. Und ob das jetzt ein Kaufgrund ist, das abgerundete, die abgerundete Ecke. Ich glaube, da hat sich Samsung gerade mal wieder in die Nesseln gesetzt. Aber ist nicht schlimm, das macht Samsung öfters. Die schmeißen ja alles raus, ja, und hoffen dann, dass das ein oder andere davon sich eben etabliert. Und ja, Samsung kann sich offenbar leisten. Und bisher war die Strategie ja auch ganz gut. Also immer mal wieder, ja, hat Samsung hier so Böcke abgeschossen, Sachen auf den Markt geschmissen. Die gingen unter, während andere dann total florierten, ja, und es war auch so genau so ein Risiko immer. Ja. Der Markt ist halt mal so und mal so. Ja, Design Overkill bei Google, das stelle ich mir natürlich schon die Frage. Ihr erwartet ja bestimmt alle schon auf das tolle Android L, das Material Design, das in immer mehr Apps jetzt auch nach und nach Einzug hält, ja, und erwartet wir für das Android 5.0, ja, für das Android L eben dann, und dann werden eben viele Leute froh sein, offenbar, viele Leute auch nicht, oder einige Leute, viele, kann man nicht sagen, einige Leute werden nicht froh sein, viele Leute begrüßen das neue, schöne Design, ja. Nur jetzt wurde die Firma Polar gekauft, eine Designfirma, ja, die eben an solchen UI-Guidelines arbeitet, ja, die eben auch die UI gestalten könnte. Und jetzt geht's natürlich wieder los. Jetzt kommt Google hier gerade mal mit dem Material Design, jetzt kauft sie eine Designfirma. Ja, ach, das sind doch die nächsten Änderungen, die nächsten tiefgreifenden Änderungen schon wieder vor herzusehen, ja. Und also das finde ich jetzt ein schlechtes Zeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst, dass hier Polar noch reinpfuscht in das Material Design und das Ganze wieder aufweicht. Ihr merkt schon, ich bin skeptisch, aber so langsam meine ich mal, ist gut mit Design bei bei Google, ja. Ich weiß, es gibt viele Design-Fans, aber bisher war eben Google ja das Nutzungsgerät, ja. Und ja, das ist wie mit einem Escort-Service, ja. Mit einem seriösen Escort-Service, gell? Also nichts da. ja, da kann man sich auch Mädels mieten, Frauen, um irgendwo auf ein tolles Business-Meeting zu gehen, ja, damit man was herzeigen kann. Aber die praktischen Aspekte sind dann eher zweifelhaft. Ja. Um das mal so zu sagen, ja. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Total schlechtes Beispiel. Aber es ist doch so, ja. Zum Vorzeigen ist das ja alles schön und gut, aber bisher war eben Google die Firma, die das Gerät zum Nutzen hat. Ja. Hier, das funktioniert, das hat Power, das hat Leistung, das ist okay. Ja. Und Design war für andere Firmen interessant, wo es darum ging, oh, guck mal, wie schön das aussieht, oh, ist das sexy. Ja, so super toll, ne? Ja, super toll, super sexy, sieht schön aus, wo das natürlich auch im Auge des Betrachters liegt, ja. Und dann will man eine App irgendwo herunterladen, stellt dann fest, oh nee, geht nur in dem eigenen Store, ja. Das Gerät ist total abgeschottet, closed bis zum geht nicht mehr. Ja, und dann ist es eben rum mit dem Nutzen. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles jetzt rein spekulativ. Ich finde halt nur, Google sollte sich nicht zu arg auf das Design einschießen. Ich weiß auch nicht, ob Google jemals so gut sein wird in dem Designbereich, ganz egal, wie viel Designfirmen sie kaufen. Ja. Außerdem gibt's einen Spruch, viele Köche verderben den Brei. Ich weiß nicht, wie viele Design-Experten Google noch kaufen will oder kultivieren will, aber vielleicht sollte man sich mal mit einem begnügen. Ja. Nur mal so gesagt, ja. Ja, die Daten vom ersten Android One Gerät sind veröffentlicht worden. Schon im Vorfeld erschien das. Android One soll die günstige Variante sein von den Google Telefonen und trotzdem noch ein gewisses Maß an Qualität sichern. Das heißt auch, dass reines Android, Stock Android eingesetzt wird. Das ist eine Voraussetzung, um in den Android One Reigen aufgenommen zu werden. Echtes Android 4.4.4 in diesem Fall vom Spice Android One Dream Uno MI498. Was ein Name. Mit einer Dual-SIM-Karte, gerade in den Ländern Indien zum Beispiel, wo also der Hauptaugenmerk liegt bei Android One. Emerging Markets nennt sich das. 5 Megapixel Kamera und 2 Megapixel Front-Facing Kamera wird da garantiert beispielsweise. Leider war mehr Information nur noch sehr schwach. Immerhin eine Quad-Core MediaTek CPU. Und das ist für so ein günstiges Telefon, das ungefähr $119, also wenn man es mal umrechnet, etwa 100 Euro kosten würde, ja, 1 GB Speicher, klar, ja, 4 GB interner Speicher und 5 Megapixel Kamera, wie gesagt, und das mit dem neuesten Android drauf, ist für so eine Preislage gut. Die 99 Euro ist übrigens ohne Vertrag. Aber viel Hoffnung braucht man sich hier nicht zu machen, dass es zumindest nicht zu dem Preis geben wird in Europa, denn wie gesagt, das Handy ist gedacht für die Länder wie zum Beispiel Indien. Und dort wird es auch vorgestellt oder wurde es vorgestellt jetzt heute am Montag und damit ist auch klar abgesteckt, wo das Android One Projekt hingehen soll. Ich find's super, ich find's gut, dass Android hier mit diesen günstigen Telefonen hier einen neuen Markt erschließt und trotzdem einigermaßen vernünftige Geräte bringt. Das 1 GB RAM ist natürlich auch in dem Fall schon wieder fragwürdig, aber ich denke mal, für die Anwendung, für das Android One Handy gedacht ist, ist es absolut okay. Es wird übrigens nicht das einzige Android One Handy bleiben, das ist eine ganze Reihe, da wird noch einiges kommen und ja, ein guter Schritt, um den Marktanteil von Android zu halten, zumindest mal, ja. Weil diese Länder, wo hier vielleicht der ein oder anderen schmunzelt, ja, und sagt, ja, die Billigtelefone, klar, ne, die armen Menschen dort, ja. Aber das sind Märkte, die eben in 10 Jahren, vielleicht sogar schon früher, ja, also massiv die Zahlen verändern werden mit den verkauften Geräten und die Firma, die dort dann die Nase vorn hat, die werden dann auch weiter die Marktanteile ausbauen können. Ja. Und da haben eben die Konkurrenzfirmen einen schlechten Stand, weil die eben auf Exklusivität ausgelegt sind. Ja, da ist bei uns ist es ja cool, wenn etwas teuer ist. Ja. In vielen anderen Ländern greift man sich an den Kopf und sagen, spinnen die denn? Ja. Pff, das Ding muss funktionieren, fertig. Ja. Ja, App-Rückgabe im Play Store, jetzt generell auf 2 Stunden gesetzt. Ich hab's schon in einem der vergangenen Podcasts gesagt. Da wird Google wohl noch Schwierigkeiten mit den Verbraucherschützern bekommen, denn es ist nicht nachzuvollziehen, dass manche Apps nach 15 Minuten zurückgegeben werden müssen und manche nach 2 Stunden zurückgegeben werden können. Also das fand ich sehr, sehr skurril. Gleichzeitig auch, und das war wohl auch der Anlass von Google, das erstmal anzustoßen, haben auch schon Verbraucherschützer in mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland, klargemacht, dass sie nicht mehr akzeptieren werden, dass es nur 15 Minuten Rückgaberecht gibt. Ja, das ist zu wenig. Da haben sich viele Verbraucher auch beschwert, teilweise zu Recht, denn einige Apps ist vollkommen unmöglich, die in 15 Minuten zu testen. Das sind selbst 2 Stunden sehr, sehr knapp. Und ich denke aber, dass dieses jetzt hier ein guter Mittelweg ist, so dass alle zufrieden sein sollten. Die Sache wurde jetzt eben, wie gesagt, offiziell gemacht. Also das heißt jetzt, alle Apps und Spiele, die man eben im Google Play Store kauft, können bis zu 2 Stunden in diesem Zeitfenster storniert werden. Ja, und man bekommt also sofort das Geld wieder gutgeschrieben. Das bedeutet also, es wird nichts abgebucht oder ähnliches, sondern der Auftrag wird einfach storniert. Man muss da auch keine Mails mehr schreiben und nachfragen und hoffen, dass der Entwickler dann sagt, ja, okay, wir machen das, weil es kann durchaus oder ist durchaus passiert, dass die gesagt haben, nö, machen wir nicht. Ja? Das sind dann die Anbieter, von denen man sowieso nichts mehr kauft. Aber hier jetzt dieser Refund-Button 2 Stunden aktiv und damit offiziell. Ich weiß zwar nicht, ob das die Wettbewerbsschützer, die Wettbewerbshüter hier bei uns zufriedenstellen wird. Google ist ja unter Beschuss momentan, teilweise richtig lächerlich. Ich habe heute in der Rios Wochensicht auch darüber was noch gesagt, wo man wirklich auch nur den Kopf schütteln kann, was da getan wird. Andere Sachen sind vernünftig, ja, die hier, was Datensicherheit bzw. Privatsphäre anbetrifft, okay, ja. Aber andere Aktionen, es ist also reine Schikane gegen Google. Und ich weiß nicht, ob die deutschen Wettbewerbshüter da zufrieden sind mit den 2 Stunden. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass es mal eine 24-Stunden Rückgabefrist gab am Anfang vom Play Store. Und ja, das wird einem bestimmt auch nochmal in die Waagschale geworfen. Also ich selbst muss sagen, 2 Stunden sind okay. Das wird auch dazu führen, dass ich mal öfters mal lockerflockig Geld investiere in eine App, ohne dass ich jetzt hier groß darum mache, mir das alles 5-mal überlegt, dann wird das einfach mal geholt, die App wird sich angeguckt und wenn es dann okay ist, dann wird sie eben behalten. Aber ich muss nicht mehr Angst haben, dass ich es nicht mehr schaffe in den 15 Minuten, vor allem wenn der Download losgeht, ja, nochmal zurückzugeben können. Oder Tastaturen beispielsweise. Da sind 15 Minuten einfach viel zu wenig. Ja, habe ich das gerade mal eingerichtet. Und ja, da kann man noch nichts sagen dazu. Ja. Und auch einige Anwender-Tools, ja, kann man dann eben mal schnell ausprobieren und kann dann entscheiden, ob man es eben behalten will. Ich finde das ganz gut. Das wird auch sicherlich gut für die Verkäufe sein, denke ich mal. Ja. Und dazu zu dem, ja, aber dann kann man doch einfach das kaufen. Manche Sachen kann man doch dann einfach wieder zurückgeben. Ja, so ein Spiel, ja, kann man fast 2 Stunden spielen und dann gibt man es zurück. Ja, das geht doch nicht. Ja, Leute, ich sage euch nur eins. Immer mehr Firmen kommen auf den Trichter, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, ob die Leute das zurückgeben oder nicht, sondern eher wichtig ist, dass die Leute das erstmal kaufen. Ja, man überschätzt nämlich offenbar die Zahlen mit der Rückgabe. Ja, ich meine, das ist zwar jetzt nicht hier anzuwenden, aber IKEA hat jetzt zum Beispiel so gemacht, ja, dass ihr lebenslang eure Möbel einfach zurückgeben könnt, egal in welchem Zustand und wenn die kaputt sind. Ja, ihr kauft was bei IKEA, Ja, packt's aus, benutzt 2 Jahre, dann geht's kaputt und gebt es zurück. Und ihr werdet mal sehen, wie wenig Leute das machen. Die haben schon in 2 Ländern damit Erfahrung gesammelt. Aber das wird dazu führen, dass die Leute jetzt ungesehen teilweise die Sachen kaufen, ja. Cool, ich kaufe das bei IKEA, ah, das ist Wahnsinn, wenn mir es nicht mehr gefällt, dann gebe ich es zurück. Und den meisten Leuten wird es eben zu viel Stress sein, es zurückzugeben, beziehungsweise dann haben sie sich dran gewöhnt, oder es ist ja noch okay. Ja, natürlich wird es auch Leute geben, die das zurückgeben, aber das ist eben damit einkalkuliert, dass dann viel mehr verkauft wird. Und ich kann euch sagen, das ist so eine andere Art, wie man dann kauft etwas, ja, wenn man weiß, null Risiko, ja, lebenslang, ist doch fantastisch, ja. Ja, dann kauft man hier Sachen, die würde man vorher nie kaufen. Und ich glaube, dass jetzt auch hier in Deutschland das öfters passieren wird, dass Firmen auf den Trichter kommen und sagen, ja, Rückgabe ohne Wenn und Aber, ja. Und dann wird's auch ein Kauf ohne Wenn und Aber. Ja? Google hat's ja auch gemacht mit dem Nexus 5, habe ich ja letzte Woche drüber gesprochen. Ja? Wer Nexus 5 kauft und es fliegt einem hin, das Display ist kaputt, der hat gute Chancen, dass es dann einfach so ohne weitere Fragen ausgetauscht kriegt von Google. Unvorstellbar vorher gewesen. Dafür hat man so teure Zusatzversicherungen abschließen, die natürlich die wenigsten abgeschlossen haben. Ja? Aber das ist doch ein Service, ein zusätzlicher Anreiz, wieder genau das Produkt zu kaufen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Mal sehen, wie das wird. 2 Stunden, sicherlich nicht zu lange, finde ich. So, erste Chrome-kompatible Android-Apps sind erschienen. Ja, es wurde angekündigt schon vor einiger Zeit, dass Android-Apps jetzt unter Chrome laufen können. Und genau das ist jetzt schon herausgekommen. Einige Apps wurden herausgebracht, die das können. Duolingo, Evernote, Sightwords und Vine sind die ersten, die das können. Was heißt das? Das ist ganz verrückt, ja. Das ist eine Android-App, ja. Und die könnt ihr nicht nur auf eurem Android-Gerät nutzen, sondern auch in eurem Chrome-Browser, ja. Dazu benötigt man eine App, die heißt Runtime for Chrome. Das ist eine Erweiterung, die wird sicherlich in den nächsten Versionen von Chrome OS, sofern nicht sogar schon geplant, wird das integriert werden, denke ich. Und dann kann man das nutzen, ja. Also Chrome OS wird, da habe ich im Chrome Browser gesagt, ne? Also Chrome OS wird dadurch natürlich deutlich aufgewertet, und wenn das dann wirklich um sich greift, ja, dann wird das eine ganz, ganz tolle Sache. Dann kann man nämlich auf dem Chromebook, ja, dann eine gewisse Anzahl von Android-Apps benutzen. Ist jetzt möglich und fantastisch. Ja. Ich finde das absolut toll. Natürlich ist dann auch gewährleistet, dass eben die Synchronisation klappt, alles vorhanden. Und damit werden die Chromebooks also deutlich aufgewertet, sobald jetzt noch mehr Apps in dieser Art erscheinen. Da wir gerade bei Chromebooks sind, ja, eine fantastische Sache, es gibt jetzt eine Chromebook Ausleihbibliothek, eine Leihbibliothek, ja, die in den USA auf die Schulen kommt, ja, auf dem Campus, in 12 verschiedenen Colleges wird das schon installiert jetzt, ja, oder wird das aufgebaut, ja, im Oktober, September und Oktober, und zwar UCLA, Auburn und Texas State University beispielsweise, ja, die haben die, oder die kriegen die jetzt. Und das bedeutet, man kann einfach hingehen, kann ein Chromebook leihen für eine Woche oder so, ne? Und kostenlos alles. Und das ist eine fantastische Sache. Auch hier sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, präsent zu sein, ja? Und hier den Leuten auch hier den Umgang dann mit dieser Technik erstmal schmackhaft zu machen, ja? Und wie toll ist denn das, ja? Bis sowas in Deutschland mal so ein Projekt rauskommt, da wird einiges Wasser noch den die Mosel runter fließen, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass es bei uns in absehbarer Zeit kommt. Aber wer weiß, ja. Vielleicht macht es ja Amazon dann mit den Fire-Tablets. Ja. Wer weiß, wer weiß. Smartwatch Moto 360, Moto 360. Ja. Ich glaube, keine Smartwatch hat so viele Schlagzeilen produziert. Ja, das meine ich tatsächlich so. Wie diese Uhr von Motorola, als sie vorgestellt wurde. Ja, in der Mainstream-Messe, Presse mag zwar die Uhr von der Konkurrenz, die also, naja, sagen wir mal, ein bisschen zu spät kommt, meiner Meinung nach, zumindest mal, wenn man das so sieht, natürlich wird die sehr gut verkauft werden, ja. Aber wie auch immer, diese Motorola-Uhr Moto 360, die hat für Furore gesorgt in der ganzen Presse, wie verrückt. Und da kommt ein Bericht nach den anderen, auch jetzt noch, ja, nachdem die Konkurrenzfirma das Produkt vorgestellt hat, das andere, werden hier ihre Sachen gemacht. Hier zum Beispiel wird das Teil unter das Mikroskop genauestens untersucht, ja, was hier was es mit dieser Uhr auf sich hat, ja. Und es sind auch noch ein paar interessante Infos drin über diese Uhr, die ja dann geladen wird auf einer Ladestation, also Wireless-Ladestation, ja. Und wie da die Auflösung rüberkommt und so. Also Smartwatches, muss ich sagen, da sieht die Moto 360 wirklich gut aus. Ich würde mir die jetzt natürlich nicht holen. Ihr wisst ja, wie ich zu den Smartwatches stehe. Überhaupt zu Uhren. Das ist, finde ich, immer noch, also, na, sagen wir mal, altmodisch, ja. Also Uhr am Handgelenk geht eigentlich meiner Meinung nach gar nicht mehr. Aber könnte jetzt wieder in Mode kommen. Auf XKCD wurde ja schon so ein Comicstrip wieder gezeigt, ja. Die Zeit, wo wir befreit waren von dieser Unart Uhr am Handgelenk, ja, und da wurde dann eben hier diese Zeitspanne gezeigt, die dann eben so irgendwann 2002 endet, ja, also wo man eben keine Uhr mehr angezogen hat, wo das absolutes No-Go war, ja. Und jetzt wieder 2014, 2015 wieder anfängt, dass man wieder sich was an Handgelenk klatscht, ja. Und die kurze, gloriose Periode, ja, in der Zeit, wo unsere Armknöchel, unsere Handgelenke frei waren. Ja, so ist es. Naja, ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen erweitern, ja. Und das, obwohl es bei mir eigentlich, da ich ja ein Tablet als Telefon nutze, ja, bei mir natürlich optimal wäre, dann könnte das Teil hinten in der Tasche bleiben und ich könnte hier die Nachrichten checken, ja, ohne jedes Mal, wenn es bimmelt, und das bimmelt den ganzen Tag bei mir, das Tablet hinten aus dem Rucksack zu holen. Ja. Aber dennoch, ich kann mich noch nicht ganz damit einfreunden. Und wenn, dann wäre es immer noch die Pebble momentan. Pebble. Rules. Joa. Dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Und da ging es auch um das NFC-Bezahlen mit der Konkurrenz. Ja. Da schreibt der Matt Spike, hallo, was nutzt es mir, wenn ich mit dem neuen iPhone per NFC bezahlen kann, wenn ich nach dem Kauf des iPhone kein Geld mehr habe? Auf Twitter gelesen, ja. Ja, das ist eine Sache. Die andere Sache ist die, was nützt mir, wenn ich mit meinem NFC iPhone jetzt was einkaufen kann und ich gar kein iPhone habe? Das sollten sich vielleicht mal alle Banken und auch alle Firmeninhaber hinter die Ohren schreiben, dass mit großem Abstand der Marktanteil Android gehört. Ja. Android hat mit Abstand den größten Marktanteil an Smartphones. Und vielleicht sollte man sich mal Gedanken machen, dass das Akzeptanzproblem gerade in Deutschland, wobei das bei uns eh noch dauern wird, ja, gerade in Deutschland aber sowieso ein riesiges Thema ist. Ja, das hat man ja schon bei den Kreditkarten gesehen. Mag sein, dass in den USA jeder mit Kreditkarte zahlt. Bei uns ist es eher umgekehrt. Keiner will so richtig mit der Kreditkarte zahlen. Ja. Die Firmen wollen auch oftmals gar keine Kreditkarte haben. Und hier jetzt mit dem NFC nur eine Kundschaft anzusprechen, nämlich die mit dem iPhone. Und dann auch noch mit der Akzeptanz, ja, ich möchte mit NFC auch tatsächlich zahlen. Da muss ich schon sagen, warten wir mal ab, wie das wird. Ja, also, wenn natürlich die Banken sich dazu hinreißen lassen, jetzt endlich mal mit Google zu reden deswegen und auch zum Beispiel mit Android-NFC-Smartphones so eine Zahlung zu ermöglichen, ja, dann wäre das ja auch schon wieder, da wären auch schon wieder einige mögliche Kunden mehr da, die das dann nutzen können. Aber selbst dann muss ich ganz ehrlich noch sagen, gucken wir uns doch mal die Geldkarte an für die Kleinstbeträge. Ja. Selbst für am Fahrkartenautomat wird es kaum benutzt. Ja. So, das ist die Realität. Ja. Nun gut, warten wir mal ab. Also mich haut's noch nicht so um. Und die Firmen und die Banken werden sicherlich auch noch dahinter kommen, dass man heutzutage mit Unterstützung von iPhone alleine nicht weit kommt, ganz einfach. Ja, was geschieht eigentlich mit den Daten? Ja, das war auch ein Artikel, der vom Matt Spike hier geschickt wurde in die Community. Und zwar ging es dabei um eine Pressemitteilung, die vom Fraunhofer Institut ausgegeben wurde. Und zwar wurden da verschiedene Geräte getestet und Betriebssysteme getestet, wie die mit den Daten entsprechend umgehen. Unter anderem wurde Android, BlackBerry OS, iOS und Windows Phone getestet. Ja, bei Android war ein LG E960 Nexus 4 mit Android 4.4.3 im Test, der BlackBerry Q5, das iPhone 5S mit dem 7.1.1 iOS und das Nokia Lumia 920 mit Windows Phone 8.0. Und da wurden dann eben auch also wirklich krasse sag ich mal Datenlücken meiner Meinung nach offengelegt, wo also hier die Untersuchung gar nicht so zufrieden war damit, ja. Zwang und Drang zum Kundenkonto, ja, es gibt da ganz klar ja die einen Zwang und hier Android ist da ein bisschen besser weggekommen, ja, weil eben auch da die Möglichkeit besteht, dass man über als Android-Gerät eben auch über andere Marketplaces etwas bekommt. Das heißt, man muss nie einen Google-Account eingeben, kann zum Beispiel F-Droid dann herunterladen, ganz normal aus dem Internet installieren und hat dann quasi ein alternatives Angebot. Ja, auch der App Store von Amazon kann man da stattdessen installieren, wenn man sagt, ja, ich will lieber Amazon, aber mit Google will ich nichts zu tun haben. Ja, so kurios, aber trotzdem, ja, es geht ja nur um die Möglichkeit, die der Kunde eben hat. Bei iOS und Windows Phone hingegen ist es dann so gewesen, dass man nur die Apps nutzen kann, die eben installiert waren. Updates wird hier jetzt nicht angesprochen, ob das dann überhaupt möglich war, ob die geupdatet wurden. Aber man konnte keinerlei andere Apps installieren. Marketplaces von anderen Anbietern kann man nicht installieren. Und damit ist es auch wieder so ein ganz geschlossenes System, wo einfach nicht plausibel ist. Ja. Hier wird also wirklich der Kunde massiv dazu gedrängt, sich mit einem Nutzerkonto anzumelden. Das ist auch schon mal nicht so gut. Dann gab es hier also der Artikel ist relativ groß, ich empfehle euch dann mal durchzulesen. Da gibt es sogar noch PDF-Dateien, die man herunterladen kann mit ausführlichen Besprechungen zu diesem Thema. Auch die Sicherheit der Daten auf dem Gerät wurde angesprochen, zum Beispiel undurchsichtige Datenzugriffe durch die Dritt-Apps, wie das gehandhabt wird. Ja. Und das finde ich ganz interessant, eben die Unklarheit, wo die Daten überhaupt bleiben. Ja. Meiner Meinung nach ist das ein großes Problem, gerade in der Zeit der NSA-Spionageskandale und auch des GCAQ-Spionageskandals, wie ich heute auch wieder in der Regelswoche gesagt habe, heute ging es da richtig rund, denn es ist unklar, wo die Daten denn wirklich in welchem Land und damit in welcher Rechtsprechung gehalten werden. Die Bestimmungen weisen generell darauf hin, dass die Speicherung und Verarbeitung von diesen Daten ja in zahlreichen verschiedenen Ländern auf der Welt gespeichert werden kann. Das kann alles möglich sein. Das können Länder sein, die lächerliche Datenschutzvorgaben haben, und das ist leider häufiger als man denkt, beispielsweise in den USA. Ja, da gibt es im Prinzip gar keinen Schutz mehr von den privaten Daten. Das möchte ich jetzt im Detail gar nicht so rausgehen, aber wenn man allein schon hier eine Zeitlimit gesetzt kriegt von einigen Tagen, ja, wo dann die Mails schützenswert sind und danach, wenn die dann auch im Server liegen, darf man offiziell zugreifen, die Regierung, das ist unglaublich, ja, oder eben, dass NSA Zugriff auf die Daten hat, geht ja gut. Also das ist wirklich skandalös, dass eben hier die Daten überall in jeder Bananenrepublik, ja, abgespeichert werden könnten, ja. Da müsste es auch lokale Serverinseln geben, wo also garantiert wird, dass ein Server dass diese Jurisdiktion nicht verlassen wird, die Daten, ja, durch die Daten. Und selbst dann gibt es ja noch Probleme, da führt ja Microsoft gerade eine Gerichtsverhandlung in den USA, die möglicherweise massive Auswirkungen hat auf die Geschäftsfähigkeit von amerikanischen IT-Firmen. Denn da hat ein Gericht entschieden, dass auch wenn die Daten außerhalb der USA liegen, muss die USA Zugriff auf diese Daten bekommen, wenn es eine amerikanische Firma ist. Ja, in dem Fall war es ein Server in Irland. Und Microsoft wurde per Gericht angewiesen. Die haben jetzt hier gleich dagegen geschossen und probieren jetzt alles, um das zu verhindern und durch die Instanzen zu treiben, dass dann das entschieden wird, dass eben die Daten nicht herausgegeben werden müssen. Weil wenn das nämlich letztendlich so entschieden wird, dann hat Microsoft ein Problem. Dann kann nämlich keine deutsche Firma zum Beispiel mehr, die auch nur ein Pfifferling auf Datenschutz gibt, Microsoft-Produkte verwenden. Oder irgendeine andere Firma aus den USA. Ja, und da wäre dann ein ganzer Stand betroffen davon. Ja, es gibt nämlich auch gesetzliche Einschränkungen, bei denen man eben auch zum Beispiel nicht wissentlich Dienste nutzen darf, bei denen die Daten als nicht sicher gelten. Also so einfach wie bei den Privatpersonen, dass sie dann sagen können, ach, ist mir egal, ich mach's trotzdem. So einfach ist es bei Firmen nicht. Ja, die haben ja auch wieder Firmen hinten dran sitzen, ja, und so weiter und so weiter, die eben auch auf ihre Daten Wert legen. Und wenn da auch nur eine Firma dagegen schießt, und dann verlieren die großen Firmen die Aufträge, wenn die Microsoft oder Google Dienste nutzen würden beispielsweise. Ja. Naja, aber wie gesagt, hier geht es jetzt darum, um konkret die Frage, was geschieht mit den Daten, wie gehen die Handys mit den Daten um, und ich finde, das ist ein absolut lesenswerter Artikel. Da sollte man aber vorher vielleicht noch so ein paar Baldrian-Tabletten schlucken, damit man sich nicht allzu sehr aufregt. Jo, dann komme ich mal zur App der Woche am Schluss. Und da hat es diesmal Super Monkey Ball Bounce gemacht. Ja, Super Monkey Ball kennt ihr vielleicht noch vom GameCube? Nein, nicht? Ja gut, Super Monkey Ball gab es dann auch in dieser GameCube-Version sozusagen auf Android. Und nun mit diesem Bounce, da werden sich viele freuen, denn habt ihr jetzt nicht endlich mal das Packel gewollt? Ich meine, es ist ja schon fast zu spät. Ja. Spielt man noch Packel? Ja. Also ich mag das Spielprinzip eigentlich immer noch. Ja. Das Problem auf Android war, das ist Sony exklusiv. Packel gibt's nur für Sony-Geräte exklusiv. Und das Problem ist, dass hier diese Firma auch ganz stark auf ihren Copyright geachtet hat. Ja, deswegen gab es so gut wie keine oder keine Packle-Clones auf Android. Das hat sich jetzt geändert. Super Monkey Ball Bounce ist Packle, aber mit Pfiff. Ja. Da hat sich noch einiges getan, ein bisschen was verbessert worden, meiner Meinung nach. Mit den Charakteren kann man natürlich wirklich streiten. Ja. Es gibt aber jetzt ein Boss-Puzzle, ja, am Ende von größeren Levels. Und es gibt sehr viele Levels. Es gibt Zusatzfunktionen, die man auswählen kann, auch kaufen kann. Ja, da sei dann eben auch wieder gewarnt vor In-App-Käufen. Deswegen ist auch diese App kostenlos. Wenn man dann aber eben so Spezialdinge haben will, dann muss man die entweder erspielen oder man kauft sie sich und hat da natürlich schon deutliche Vorteile. Ja. Ich weiß wirklich nicht, warum die Bewertungen so schlecht sind. Die sind vor allem nach einem Update so stark gesunken. Liegt momentan bei 3,5. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, die App ist sehr, sehr gut. Hat wohl was mit dem Speicher zu tun. Offenbar braucht man da jetzt ein bisschen mehr Speicher. Und wie ich immer sage, Leute, der Zeitpunkt wird kommen, wo euer Gerät eben, wenn ihr zu wenig Speicher habt, nicht mehr aktuelle Spiele machen könnt. Ja, und hier gab es eben offenbar auch ein Problem. Ja. Und wenn man dann eben ja dieses was weiß ich, 512 Megabyte hat, dann braucht ihr das gar nicht erst zu installieren. Das wird so nicht funktionieren. Ja. Es ist teilweise ein klein wenig ruckelig auf einigen Geräten, aber das ist wirklich nicht weiter störend, denn wenn man den Ball abgeschossen hat, ja, und das muss man nämlich genau tun, ist die Bär geschält, ja, wie es so schön heißt. Und deswegen denke ich, ist es nicht gerade so schlimm, ja. Und das ist auch bei mir jetzt nur minimal aufgetreten. Das Einzige, was wirklich verbesserungswürdig ist, ist die Steuerung von dem Kreuz. Ich hätte nicht gedacht, dass man da wirklich etwas falsch machen kann, ja. Aber man kann es. Also, man hätte es einfach nur so machen müssen, das Rechts-Links-Display drücken und dann wird entsprechend dann dieses Fadenkreuz gesteuert. Stattdessen muss man irgendwie auf eine Art und Weise über den Bildschirm wischen, wo ich selbst auch noch nicht dahinter gekommen bin. Ja. Und das funktioniert manchmal auch nicht richtig. Und dann muss man es drei, viermal probieren und das zittert dann auch noch beim Feinjustieren. Also da hätte man auf jeden Fall was besser machen können. Deswegen gäbe es von mir auch keine 5 Sterne, sondern nur 4 Sterne. Aber der Spielspaß ist ungebrochen hoch. Und Leute, das ist der erste Packle-Clone auf Android und schon alleine deswegen App der Woche gerechtfertigt, denn Packle ist geil. Und Super Monkey Ball Bounce auch, definitiv. Also wenn ihr keine Abneigung gegen zu super süße Charaktere habt, dürfte euch das gefallen. Ansonsten kriegt ihr die Krise. Wie gesagt, das ist das einzige Problem. Ja. Aber ansonsten, ja. Super Monkey Ball Bounce, übrigens von Sega. Also keine Angst, es ist nicht eine App, wo jetzt von irgendeinem da geklaut wurde und oder so die Packle-Idee. Ich weiß nicht, ob Sega einen Vertrag jetzt hat mit dieser Firma, wo Packle herstellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hatten, ist ein komischer Name, wie die heißt. Oder ob da noch was Nachspiel haben wird. Aber auf jeden Fall, Sega hat die App veröffentlicht und daher, ja, ist das schon mal gut. Jo, das war's wieder für diese Woche vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Bei oder auf der Uncast-Community. Da könnt ihr auch eure Kommentare zu der Sendung abgeben. Einfach oben Uncast bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Community-Seite. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Dort findet ihr einen GBG-Key, nein, nicht dort, auf der Seite uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com findet ihr auch einen GBG-Key, um ja da eine verschlüsselte Mail zu finden und alle Links und Informationen dazu. Bitte immer daran denken, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!